Am 25. Juni führte Kim Jong-nam, der Vorsitzende des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVRK, in der Kongresshalle Mansudae in Pyongyang ein Gespräch mit der Sondergesandten des Präsidenten der Republik Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwa, Vizeministerpräsidentin und Ministerin für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit und ihre Begleitung, die ihm einen Höflichkeitsbesuch abstatteten.